meine Hand. Wer niemals besteht, wie sie meine durch diese Nacht. Ich mach mir heute keine Angst, denn ich weiß, wo es ist. Es sind meine Sorgen. Wohin willst du, wenn du nicht mehr bei mir sein kannst? Wohin?